Erster, so machst du es, damit sie Priester werden. Nimm einen jungen Stier und zwei Widder ohne Fehler. Zweiter, nimm Brot ohne Hefe und Kuchen mit Öl. Backe sie aus feinem Mehl. Dritter, lege alles in einen Korb. Bringe den Korb mit dem Stier und den Widdern zum Zelt. Vierter, Aaron und seine Söhne kommen zum Eingang vom Zelt. Wasche sie dort mit Wasser. Fünfter, nimm die Kleider und ziehe sie Aaron an. Er bekommt das Hemd, den Mantel und das Schulterkleid. Sechster, setze ihm den Hut auf den Kopf. Befestige das heilige Schild am Hut. Siebter, nimm das Öl und gieße es auf seinen Kopf. So wird er gesalbt. Achter, dann kommen seine Söhne herbei. Ziehe ihnen ihre Hemden an. Neunter, binde ihnen Gürtel um und setze ihnen Mützen auf. Sie sind jetzt Priester für immer. Zehnter, bringe den Stier vor das Zelt. Aaron und seine Söhne legen ihre Hände auf seinen Kopf. Elfter, schlachte den Stier vor Gott am Eingang vom Zelt. Zwölfter, nimm etwas Blut vom Stier. Streiche es an die Ecken vom Altar. Gieße den Rest auf den Boden. Dreizehnter, nimm das Fett von den Innenteilen und die Nieren. Verbrenne alles auf dem Altar. Vierzehnter, verbrenne das Fleisch, das Fell und den Mist draußen. Das ist ein Opfer für Sünden. Fünfzehnter, nimm den ersten Widder. Aaron und seine Söhne legen ihre Hände auf seinen Kopf. Sechzehnter, schlachte den Widder. Spritze sein Blut überall an den Altar. Siebzehnte, schneide den Widder in Stücke. Wasche die Innenteile und die Beine. Achtzehnter, verbrenne den ganzen Widder auf dem Altar. Das ist ein Brandopfer für Gott. Neunzehnter, nimm den zweiten Widder. Aaron und seine Söhne legen ihre Hände auf seinen Kopf. Zwanzigster, schlachte den Widder. Streiche etwas Blut an das rechte Ohr von Aaron und seinen Söhnen. Einundzwanzigster, nimm Blut vom Altar und etwas Öl. Spritze es auf Aaron und seine Kleider. 22. Nimm das Fett vom Widder und die rechte Keule. Das ist der Widder für die Einsetzung. 23. Nimm ein Brot und einen Kuchen mit Öl aus dem Korb. 24. Lege alles in die Hände von Aaron und seinen Söhnen. Bewege es vor Gott. 25. Nimm es wieder aus ihren Händen. Verbrenne es auf dem Altar. Es riecht gut für Gott. 26. Nimm die Brust vom Widder. Bewege sie vor Gott hin und her. Das ist dein Teil. 27. Erkläre die Brust und die Keule für heilig. Sie gehören zur Einsetzung der Priester. 28. Das ist eine Regel für die Israeliten. Sie geben diese Teile immer den Priestern. 29. Die heiligen Kleider von Aaron gehören später seinen Söhnen. Sie tragen sie bei der Salbung. 30. Der neue Priester trägt die Kleider 7 Tage lang. Er arbeitet dann im Zelt. 31. Nimm das Fleisch vom Widder. Koche es an einem heiligen Ort. 32. Aaron und seine Söhne essen das Fleisch und das Brot am Zelteingang. 33. Sie essen das Opfer für ihre Einsetzung. Nur sie dürfen es essen. 34. Wenn am Morgen noch Fleisch oder Brot übrig ist, verbrenne es. Es esse es nicht. 35. Mache alles genau so, wie ich es gesagt habe. Die Feier dauert 7 Tage. 36. Opfere jeden Tag einen Stier für die Sünden. Reinige den Altar und salbe ihn. 37. Reinige den Altar 7 Tage lang. Dann ist der Altar sehr heilig. 38. Das sollst du jeden Tag auf dem Altar opfern, 2 junge Schafe. 39. Opfere ein Schaf am Morgen. Opfere das andere Schaf am Abend. 40. Gib zum ersten Schaf feines Mehl mit Öl. Gib auch etwas Wein dazu. 41. Opfere das zweite Schaf am Abend wie am Morgen. Es riecht gut für Gott. 42. Das ist ein Opfer für alle Zeiten. Macht es am Eingang vom Zelt. 43. Dort werde ich mich den Israeliten zeigen. Meine Herrlichkeit macht diesen Ort heilig. 44. Ich mache das Zelt und den Altar heilig. Auch die Priester mache ich heilig. 45. Ich werde bei den Israeliten wohnen. Ich werde ihr Gott sein. 46. Dann wissen sie, ich bin ihr Gott. Ich befreite sie aus Ägypten. Ich will bei ihnen wohnen.